Eine Sonderkommission mit 30 Mitarbeitern ermittelt mit Hochdruck. Am Abend bestätigt ein Polizeisprecher die Festnahme dreier Tatverdächtiger. Zwei 24 und 30 Jahre alte Männer aus dem Ort sowie eine 23 Jahre alte Frau aus der Region Hannover. Der jüngere der beiden Männer sei bereits durch politisch motivierte Einzeltaten aufgefallen, so der Sprecher. Das Trio soll in der Nacht einen Brandsatz in das ehemalige Schulgebäude geworfen haben, das rund 40 Bewohnern, darunter Flüchtlingen aus 5 Nationen, als Unterkunft dient. Die dort lebende Mutter und ihre 3 Kinder blieben unverletzt, weil sie zufällig nicht in diesem Zimmer, sondern im Nebenraum schliefen. Die von einem Nachbarn alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen löschen, bevor sie auf andere Gebäudeteile übergriffen. Ministerpräsident Stefan Weil sagte im ARD-Fernsehen, dass es Geständnisse gäbe. Er sei froh über den vermeintlichen Fahndungserfolg. Bereits am Vormittag war der Sozialdemokrat zum Tatort geeilt, um deutliche Worte nicht verlegen. Wir sind hier mit knapper Not in Salzhemmendorf dem Tod und den Verletzungen vieler Menschen entgangen. Das war hier versuchter Mord, um die Dinge klar beim Namen zu nennen. Denn die Täter hätten den Tod der Bewohner bewusst in Kauf genommen, so weil nach schwerer Gewalterfahrung sei die Familie aus dem afrikanischen Simbabwe nach Deutschland geflüchtet. Ich empfinde es als tief beschämend, dass bei uns in Deutschland eine solche Familie ein weiteres Mal Gewalterfahrung machen muss. Wir alle sind wirklich aufgerufen, gegen Hass und Gewalt in Niedersachsen aufzustehen. Am Abend marschieren rund 2000 Menschen mit Fahnen und Transparenten vom Rathaus hinüber zum Flüchtlingsheim, um ein Zeichen gegen den Hass und für das Miteinander zu setzen. Mit dabei Vertreter von Kirchen, Gewerkschaften, Politik. Also ich denke darüber, dass es eine Riesensauerei ist. Ich bin also sehr, sehr traurig und auch entsetzt, dass das hier auf unserer Nachbarschaft ist. Vor allen Dingen, wir kennen die Leute hier und die gehen hier zum Einkaufen und sind immer nett und freundlich. In der 10.000-Seelen-Gemeinde im Weserbergland haben nichts darauf hingedeutet, dass Vergleichbares hätte geschehen können. Auch von einer rechtsextremen Szene sei nichts bekannt, sagt Landrat Schark Bartels. Weil wir eben hier bei uns im Weserbergland, in Hameln-Pyrmont, einfach diese gute Nachbarschaft leben. Also wir haben kein Problem mit der Unterbringung von Flüchtlingen. Wir bekommen das gut hin. Wir haben eine enorme Hilfsbereitschaft im gesamten Landkreis. Und wir vermuten fast, dass es so ist, dass jemand gezielt versucht, dieses heile Bild zu zerstören. Aber das lassen wir uns nicht gefallen. Stolz sei man hier auf das gute Miteinander, auf die gelebte Willkommenskultur. Das wolle man sich von mörderischen Eiferern nicht kaputt machen lassen.